Über Bord. Ahoi, ahoi, Kameraden, Kameraden, ahoi, ahoi. Leb wohl, leb wohl, kleines Mädel, kleines Mädel. Leb wohl, leb wohl, leb wohl. Wir lagen schon 14 Tage. Ein Wind in die Segel und Split. Der Durst war größte Plage. Oh, dann liefen wir auf ein Riff. Ahoi, ahoi, Kameraden, Kameraden, ahoi, ahoi. Leb wohl, leb wohl, kleines Mädel, kleines Mädel. Leb wohl, leb wohl, leb wohl. Der war der Erste, er soff von dem Faulen nass. Die Pest gab ihm das Letzte, oh, und wir ihm ein Seemannsgrab. Ahoi, ahoi, Kameraden, Kameraden, ahoi, ahoi. Leb wohl, leb wohl, kleines Mädel, kleines Mädel. Leb wohl, leb wohl, leb